Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Uncasts. Episode 280 ist heute angesagt. Neu ist gut. Das ist ja mal eine Aussage, die wird allerdings doch immer und immer wieder angefochten, ja, weil die Leute einfach keine Veränderung wollen. Ja, Thema heute, die neue Google Plus App. Das neue Google Plus habe ich schon in der Rios Wochensicht behandelt, in der allgemeinen, der Webversion überhaupt. Und gleich geht's in der oder um die Google App, Google Plus App. Ja. Google Fotos gab's auch jede Menge Neuigkeiten und ein paar andere News noch, die verblassen allerdings gegenüber dem. Ja. Und sehr gefreut hat mich ein Community-Beitrag als Audioversion, den werde ich dann nachher noch vorspielen. Und ja, natürlich auch wieder die App der Woche ist dabei. Gut, dann lege ich mal los. Die neue Google Plus App ist da. Ja, und sie ist phänomenal gut. Das ist natürlich ganz klar meine persönliche Meinung dazu. Ja. Oder ist es eine Feststellung? Tja, wer weiß. Ne? Aber auf jeden Fall ist endlich etwas passiert, was hätte eigentlich schon von Anfang an passieren sollen. Nämlich Google Plus hat einen Fokus bekommen. Weg von dem ich kann alles, was du willst, Social Network, ja, was nicht funktioniert hat. Das hatte ich schon, warum habe ich schon in der Rios Wochensicht sich erklärt, mache ich jetzt dann nochmal. Hin zu einem Netzwerk für Themen. Themen, Communities und einfach Inhalte. Ja. Und das finde ich ist besonders wichtig und das bringt eben auch die neue App zum Vorschein. Ich habe einige Screenshots angefertigt, die ihr euch mal angucken könnt, wenn ihr die noch nicht habt, aber ihr müsstet sie normalerweise schon bekommen haben. Größte Änderung erstmal optisch bei der App ist unten diese graue Bar, die es da gibt, diese Leiste. Ja, sieht unspektakulär aus, aber man sieht gleich mal, wo denn der Fokus liegt, nämlich auf Kollektionen, also Collections und Communities. Ja. Die Notifications, dass die nach unten gewandert sind auf diese graue Bar, ist ein bisschen, also ich meine, es ist ja nicht alles Gold, was glänzt, ja, das ist vielleicht ein bisschen schlecht positioniert, ja, aber es ist zumindest mal konsistent mit dem neuen Look von dem Ganzen, ja. Und man sieht hier ganz klar, also Profil ist noch nicht mal mehr so die Hauptsache in Google Plus, das hat sich ja auch abgezeichnet, ja. Man kann sie noch aufrufen, ja. Und zwar gibt's nochmal das Hamburger Menü ganz links oben, ja. Und dort kann man dann auch sein eigenes Profil nochmal abrufen. Da ist übrigens ein kleiner Bug noch drin, das Profilbild. Also das Bild des eigenen, ja, normalerweise des Gesichts, ja. Das Hintergrundbild ist okay, aber das Avatarbild, das ist extrem niedrig auflösend. Also das kann nur ein Bug sein, weil auf der Webversion und überhaupt ist das ja eigentlich ein hochauflösendes Bild gewesen bei mir. Also man kann das hier auf der in der App kaum noch erkennen. Ja, das seht ihr auch im Screenshot. Und dann erst kommt hier noch ein Punkt People, ja, also Leute. Und genau das ist nämlich die neue Ausrichtung weg von den Leuten hin zu Themen. Und das ist die Stärke von Google Plus schon immer gewesen. Ja. Es waren oftmals hier mit Facebook verglichen worden. Und da hat es mich gar nicht so gewundert, dass es einen kürzeren zieht. Ja. Aber ich habe Google Plus auch immer so genutzt, dass ich eben nach Themen gesucht habe. Ich recherchiere da drin, ich informiere mich da drin und so weiter und so weiter und habe super gute Diskussionen auch über die verschiedenen Themen und das sind eben die Stärken von Google Plus. Und ich finde es schön, dass jetzt hier das auch in der App so gut rüberkommt. Ansonsten ist die App bis auf den einen Bug mit diesem oder Bug, ja, sagen wir, ja, ich sage einfach mal Bug mit diesem Profilbild, ja, ist sie eigentlich für eine Neuüberarbeitung recht gut gelungen. Man muss bedenken, dass auch die Webversion ja komplett neu ist. Und von daher hätte ich mir sogar noch mehr Fehler irgendwie erwartet, dadurch, ja. Locations ist übrigens in der Google Plus App auch noch drin. Ja, ich weiß nicht, ob das auch irgendwann mal rausgeht. Events ist auch noch drin in der Google Plus App. Auf der Web-Oberfläche ist es nicht mehr drin. Warum? Ich kann mir schon vorstellen, wieso. Aber auf der Google App-Version, also auf der App-Version fürs Smartphone oder Tablet, ist es eigentlich in der Google App noch gut aufgehoben. Allerdings möglicherweise ändert sich das auch noch. Ja. Also die Neuausrichtung auf jeden Fall hier bemerkenswert, sagen wir mal so. Ja. Übrigens ist dort auch ein kleiner Greis, ja, mit einem i drin. Also das steht ja normalerweise für Informationen. Und dort wird man dann umgeleitet auf aboutme.google.com. Da sieht man dann sein eigenes Profil, das man dort auch verändern kann, beziehungsweise Inhalte hinzufügen kann. Und so weiter und so weiter. Auch hier sieht man ganz klar, Google Plus ist nicht mehr der Platz für das Profil an sich. Das ist ausgegliedert worden. Und genau wie viele auch hier monieren in der Webversion. Ja, wo ist denn Hangouts? Ja, wo ist denn Fotos? Ja, natürlich ist es nicht mehr drin, weil wie lange haben wir das jetzt schon durchgekaut? Seit ein paar Monaten steht fest, dass das rausgenommen wird. Google Fotos ist ja eigentlich schon rausgenommen worden. Das ist nur noch so die Gnadenfrist. Übrigens ein Fehler von Google. Man macht keine Gnadenfrist, genau wie jetzt auch. Man kann zurück zum alten Google Plus. Ja, wie lang sollen das gehen? Wie lang sollen denn die Leute dort noch gehen? Gut, bei der Webversion muss ich sagen, ist es verständlich, weil ja die ist noch in, ja, ich würde mal sagen, ist noch eine Beta-Version, ja. Ich habe auch mitbekommen, dass bei einigen Leuten die Web-Oberfläche gar nicht so rund läuft. Zum Beispiel habe ich gerade eben noch schnell vor der Sendung hier in den Kommentaren mit jemand mich ausgetauscht. Ihr ist da die Searchbar funktioniert nicht richtig, offenbar. Ja, die hat kein Instant Search mehr. Was bei mir einwandfrei funktioniert, sowohl am Handy, am Tablet, beziehungsweise auch am Web. Und beides funktioniert bei mir hier wunderbar. Sowohl am Tablet als auch im Web. Also da ist, eventuell ist dann noch nicht alles ganz so rund, läuft dann noch nicht alles ganz so rund, wie man sich das vielleicht bei Google gedacht hat. Aber für so einen kompletten Neustart, finde ich, ist das schon mal nicht schlecht. Und nichts anderes ist diese Änderung an Google Plus und an der Google Plus App ein kompletter Neustart. Und das ist das, was viele Leute offenbar nicht verstehen wollen. Aber was heißt viele eigentlich nicht? Es sind nur wieder die lautesten. Ja, die meisten scheinen damit kein Problem zu haben. Aber die, die ein Problem haben, die schreien natürlich am lautesten. Ja. Zum Glück muss man ganz klar sagen, sind die meisten maßgeblichen Seiten und Nutzer da offenbar der Meinung, dass die Änderungen sehr gut sind. Das wundert mich nicht, denn diese Änderungen wurde von Google in Zusammenarbeit mit den, ja, sagen wir mal, stärksten Google Plus Usern ja, ausgetüftelt. Und weil ja immer wieder es geheißen hat, ja, Google macht ihr immer gegen die Community und so weiter. Und die haben sich ja dann zusammengesetzt und haben gesagt, ja, wie soll man es dann machen? Haben sich so dieses Konzept jetzt erarbeitet oder nicht ganz so aus den Fingern gesaugt. Und es ist ganz klar, es gibt immer welche, die jetzt sagen, okay, Google Plus ist nichts mehr für mich. Ich will mit Leuten in Kontakt treten und nicht Communities oder Collections sehen. Gut, dann muss man ganz klar sagen, Google Plus ist nichts, ist nicht mehr der Platz dafür. Man kann es aber durchaus machen. Also man darf es auch nicht überdramatisieren. Ich sag's nur mal so klipp und klar. Eigentlich sollte das Google auch so klipp und klar sagen. Dann wären zumindest ein paar Missverständnisse endlich mal weg. Ja, aber es hindert niemand daran, weiterhin die Katzenbildchen zu den Bekannten zu schicken. Die Leute sind drin. Man kann das machen. Private Posts, öffentliche Posts, Leute machen. Also eigentlich hat sich im Prinzip von das, was man machen kann, ja nicht viel geändert, nur dass es eben klar wird in der App, das ist nicht die Hauptaufgabe von Google Plus. Die Hauptaufgabe ist, sich um Themen zu informieren und zu diskutieren. themenbezogen zu diskutieren. Und so wird das auch, denke ich mal, dann hoffentlich auch durchgezogen. Da habe ich am meisten Angst davor, dass die wenigen Heuler, ja, die immer, wenn was Neues kommt, immer jammern, ja, dass die dann diesmal wirklich nicht gehört werden. Google bricht oder knickt immer gern mal ein, ja, wenn zu viel gejammert wird. Ich hoffe, dass sie diesmal richtig fest und hart bei dieser Sache bleiben, damit Google Plus endlich mal eine klare Richtlinie hat, was ist Google Plus. Denn das ist ja das, was seit Anfang an eben das Problem war. Man eiert nicht rum, sondern man muss den Leuten ganz klar sagen, für was Google Plus eigentlich ist. Es müsste nur noch eine Werbekampagne starten, ja, aber das glaube ich nicht, dass das passiert. Trotzdem könnte man das machen. Ja. Übrigens, die Fotofunktion ist auch konsistent umgesetzt worden. Man hat Google Plus Fotos jetzt rigoros rausgeschmissen. Ja. So, auch so, wie es angekündigt wurde. Ja, schon seit Monaten. Und hat jetzt dieses ersetzt durch ein, durch die Einbindung von Google Fotos direkt, ja, in Google Plus, auch in der Webversion. Ja. Und manche sehen da offenbar eine Katastrophe drin. Ich weiß nicht, wie kann man es noch einfacher machen? Auch interessant, eine super Erweiterung finde ich, dass man jetzt seine Google Plus Postings nicht nur auf Google Plus teilen kann, sondern auch noch auf andere Netzwerke und sogar per Mail. Ja. Wie genial ist das denn? Ja, ich finde das wirklich super. Und was machen die Leute? Einige. Ja, fangen an rumzujammern, weil sie jetzt zweimal klicken müssen, für einen Link zu teilen. Zweimal! Ja, wisst, das kann doch wahrlich wahr sein. Zwei Klicks. Manche Leute sind so faul, denn gehört den ganzen Tag in den Hintern getreten. Ehrlich. Also, wie soll man das denn sonst machen? Man drückt hier auf Share und dann geht ein Pop-up auf. Share on Google+, Copy Link, Facebook und Twitter. Ja, mit Copy Link kann man dann eben zum Beispiel das auch in eine Mail reinbringen oder in sonstige Netzwerke, überall, wo man möchte. Wenn man auf Google Plus klickt, wird es eben auf Google Plus geteilt, ja. Twitter und Facebook ist eben auch integriert, sobald man da eingeloggt ist, webmäßig, dann wird es geteilt. Ähnlich ist es dann eben auch bei der Google Plus App, ja. Und da finde ich das eben auch sehr schön gelöst. Wenn ich da auf Share gehe, wird eben angezeigt Share on Google Plus, Copy Link und jetzt kommt der Clou, Share via. Und jetzt kann man eben auswählen von den ganzen Apps, die einem sowas vorschlagen. Ja, also das ist bei mir hier zum Beispiel sogar ein Notizbuch, ja, Keep, Drive, über Bluetooth verschicken, Android Beam für Sony-Geräte, ja. Sogar über den Barcode-Scanner kann ich den Link als Barcode anzeigen lassen, so dass es jemand abscannen kann, ja, und so weiter und so weiter. Über Inbox kann ich direkt auswählen und dann wird der Link eben dorthin transferiert. Und das ist meiner Meinung nach wirklich super. Und wer sich da ärgert, dass er jetzt zweimal klicken muss oder dreimal, wie bei der Google Plus App, wenn man noch weitere Apps machen will, also der, das kann ich einfach nicht verstehen. Ja. Und da hoffe ich, dass auch Google Plus, Google auch hier ganz hart bleibt und es auch weiterhin nutzt, weil schon wenige Stunden nach dieser Funktion nutze ich dieses Teilen in andere Netzwerke, auf andere Medien, wie verrückt, ja, weil ich da nämlich mir auch wunderbar Listen machen kann, Notizen machen kann. Recherchieren über Google Plus wird jetzt richtig einfach, indem man zum Beispiel die Links einfach hier auf dem Texteditor oder auf Google Drive shared, ja, in eine Datei und die dann, wenn man zum Beispiel daheim dann wieder ist und eben die Sendung beispielsweise vorbereitet, kann man dann diese Datei abrufen und diese Links eventuell dann bearbeiten. Man kann sich alles schnell notieren, da braucht man keine zusätzliche Software mehr, etc. Ich finde es super. Gut, also Google Plus App meiner Meinung nach ein voller Erfolg. Google Fotos, das hat wirklich eingeschlagen und zwar mit einer Funktion, die erstmal so mit der App nur am Rande was zu tun hat. Ja, man kann die Funktion nämlich jetzt auch von der App aus starten, aber man kann sie auch von dem Web, von der Webversion starten bei Google Fotos. Und zwar kriegt man den Speicher zurück. Ganz genau. Was ist hier das große Tara drum? Ganz einfach. Nachdem Google Fotos eingeführt wurde, hat man ja großzügigerweise von Google unbegrenzten Fotoplatz bekommen in dem High-Quality-Modus, der bis zu 16 Megapixel Größe Bilder speichert in einem fantastisch komprimierten Format. Also ich sag immer, dieser Algorithmus ist wirklich Magie. Ja, ich sag's jedes Mal, ich habe Tests gemacht. Ja, es gibt kaum einen Unterschied zwischen der Originalversion unter 16 Megapixel, ja, oder bis zu 16 Megapixel und der komprimierten Version. Ja, und trotzdem ist die von der Größe her wesentlich besser vom Aussehen. Und das ist wirklich super gemacht. Also von daher ist es irgendwie kein Nachteil. Ich habe alles umgestellt auf High-Quality-Modus, obwohl ich Google Fotos als Archiv benutze. Ja. Und ich hab's auch schon am riesen Bildschirm angeguckt und ich hab's auch schon eine Datei gespeichert und ausdrucken lassen, groß, ja. Geht. Wunderbar. Gut, ich meine, für professionelle Anwendungen, und ich meine damit professionelle Anwendungen, nein, eure Urlaubsfotos sind keine professionellen Anwendungen. Die können natürlich weiterhin original gespeichert werden. Aber wenn man ins HQ speichert, wird ja der Speicherplatz nicht verbraucht. Unbegrenzt Speicherplatz, super. So, und die Neuerung ist jetzt, was ist mit den Fotos, die ihr die ganze Zeit schon hochgeladen habt, über die ganzen, ja, möglicherweise Jahre über? Ja, die haben bei mir etwa 10 Gigabyte geschluckt an Speicher. Und dieser Speicher kann man jetzt mit einem Knopfdruck freigeben. Ja, 10 Gigabyte einfach so wieder zurückgewonnen, indem man nämlich hier quasi der App sagt oder der in der Web-Oberfläche, dass man die Bilder konvertieren will, auch die Bilder, die bereits hochgeladen sind. Ja. Ich habe da einen Artikel gemacht mit ein paar Fragen und Antworten dazu. Zum Beispiel die Fotos, die mal zu Google Drive hochgeladen wird, werden die komprimiert, wenn man das macht? Nein, die werden nicht komprimiert, die bleiben davon unberührt. Nur die Sachen, die Fotospeicher verbraucht. Ja, wenn man was auf Google Drive hochladt, wird kein Fotospeicher verbraucht, sondern Google Drive Speicher. Ja. Und alles, was den Fotospeicher verbraucht, also zum Beispiel Picasa-Bilder, die man vor Jahren hochgeladen hat, oder Google Plus Fotos-Bilder, ja, die werden dann auf HQ umgewandelt, so wie wenn man sie jetzt neu hochladen würde, ohne dass man es tut. Sehr schön. Kann man das rückgängig machen? Nein. Einmal das ausgewählt, wird's komprimiert auf High Quality. Wenn man die Originalbilder dann wieder dort haben will, müsste man sie neu hochladen von der Festplatte, von einem Backup, das man hoffentlich hat. Oder? Ja. Bedenken. Aber es ist nicht die Größe, nicht die Originalgröße. Doch, es ist die Originalgröße, wenn es bis 16 Megapixel ist. Ja. Die Größe wird nicht verändert, so wie es früher mal der Fall war. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, bei den Google Plus Fotos, wenn man da ausgewählt hat, unbegrenzt speichert, dann wurden die auf 2048 Bildpunkte maximal verkleinert. Das ist nicht mehr der Fall. Jetzt geht's 16 Megapixel und alles, was eben 16 Megapixel nicht übersteigt, wird auch nicht in der Größe verändert. Das dürfte für die allermeisten Anwendungen ausreichend sein. Aber die werden komprimiert in einem wirklich fabelhaften Algorithmus. Soll das also jetzt heißen, alles, was ich hochlade, wird jetzt komprimiert? Jein. Ja, und zwar alles, was mit Google Fotos hochgeladen wird, wird komprimiert. Ich habe es aber gleich gesehen, was zum Beispiel mit Picasa heißt, also zum Beispiel über blogger.com, wenn ihr da auf Upload Picture geht, ja, und lädt da was hoch, dann wird das wieder in der Originalfassung gespeichert und verbraucht Platz. Gut, man kann dann anschließend hingehen, wieder auf diesen Button drücken und dann werden die auch wieder konvertiert. Aber ganz ehrlich, ich empfehle euch, alles nur noch über Google Fotos hochzuladen und dann nachträglich im Blog einzubinden über Your Photos, ja, und dort sind die dann aufgeführt, alles, was ihr auf Google Fotos hochlädt und dort auswählen, dann braucht ihr das nicht immer wieder hier zu komprimieren lassen im Nachhinein. Ja. Es werden, wenn ihr das also mehrmals macht, dann werden die Dateien, die schon komprimiert sind, nicht nochmal komprimiert. Da braucht ihr keine Angst zu haben, sondern nur die Dateien, die eben noch nicht komprimiert wurden mit diesem Algorithmus. Verändert das die Bilder auf dem mobilen Gerät? Nein, die werden davon nicht berührt. Die werden also nicht komprimiert, ja, sondern die bleiben so in der Originalfassung vorhanden und natürlich hier Backup machen, ganz klar. Backup machen von den Fotos, die ihr auf euren Geräten habt, und dann seid ihr auch sicher. Also ich meine, ihr braucht keine Angst zu haben, da wird nichts verändert auf den Fotos, die gespeichert sind auf dem Gerät, nur, ich meine, man sollte generell ein Backup machen. Ja, dann habt ihr auf jeden Fall immer die Originalversion vorhanden. Ihr werdet dann feststellen, dass man sich über die HQ-Version keine Gedanken machen muss. Videos ebenfalls. Videos bis zu Full HD 1080p werden nicht angerechnet. Und auch hier gilt, wenn ihr Videos hochgeladen habt vorher, die angerechnet wurden, nach dieser Komprimierungsaktion werden auch die nicht mehr angerechnet. Und ihr habt vollkommen freier Speicher. Ist das nicht fantastisch? Unglaublich. Ja. Also, ihr könnt das alles nochmal lesen in Englisch. Ja, hab ich da einen kleinen Artikel zusammengefasst nochmal. Und ich bin begeistert. So begeistert, dass die weiteren Funktionen bei Google Fotos hier total in den Hintergrund gerückt sind. Ehrlich gesagt, das Einzige, was noch interessant war, dieser neue Werbespot für Google Fotos, ja, wegen der Erkennung von ja allen möglichen Merkmalen, nicht nur die Gesichtserkennung, sondern auch zum Beispiel Erkennung von in dem Fall ein Tattoo, ja, dass jemand trägt, und dann wird in den eigenen Fotos geguckt, na, ob da vielleicht was vorhanden ist. Ganz witzig gemacht, die Werbung. Und diese Bildersuche, ich kann's gar nicht beschreiben, die ist in den USA so genial, so gut, ja, das ist schon fast nicht mehr auszuhalten. So super ist das, was ihr da für Möglichkeiten habt. Bei uns sind diese Funktionen leider gesperrt, ja, weil man offenbar bei uns Angst hat, dass dann alle Ceda Mordio schreien. Also ich bin echt dahingehend frustriert. Warum lässt man mich als mündiger Bürger nicht selbst entscheiden, was ich machen will oder nicht? Warum macht man dann nicht einfach ein Häkchen, da muss man dann was zustimmen und alles ist okay. Dann kann von mir aus riesengroß auf dem Bildschirm stehen, Achtung, Foto, Gesichtserkennung oder sonst irgendwas. Ja, das interessiert mich überhaupt nicht. Und was ich in meinen privaten Fotos mache, es geht eh keinem was an. Warum soll denn da diese Funktion nicht gehen, dass man es vielleicht diese Funktion in der Google-Suche für öffentliche Bilder, ja, vielleicht hier beschränkt. Das kann ich ja noch nachvollziehen, aber in meinem eigenen privaten Fotoalbum, wie darf ich die dann auch nicht mehr selbst sortieren nach zum Beispiel, was weiß ich, verschiedenen Kriterien, ja, oder nach Namen, darf ich das dann nicht mehr machen in Deutschland? Ich weiß nicht, also, alles sehr, sehr komisch, ne? Und wenn ich es machen darf, ja, dann darf es auch ein Algorithmus automatisch machen, finde ich. Gut, wie auch immer. In freien Ländern gibt es diese fantastischen Google-Fotos-Funktionen. Ich hoffe, dass das auch bei uns bald rüberkommt. Aber immerhin, das mit dem Speicher zurückholen, das funktioniert auch in Europa. Sehr schön. Gut, dann komme ich mal zu den News. Neues Shield-Tablet K1 ist auf den Markt gekommen. Und wie ihr euch schon denken könnt, es hat eine Tegra K1 Quad-Core CPU drin mit 2,2 GHz und einem 192 Kern Kepler GPU System. Wahnsinn, ja. Könnte man meinen, aber, naja, gut, das sind alles solche Sachen, ja. 192 Kerne. Ja, man könnte auch jeden Transistor aufzählen, wenn man will, okay. Läuft auf Android 5.1.1, Lollipop natürlich, 8 Zoll Display, 1920x1200 Bildpunkte Auflösung, das finde ich ganz okay soweit. 16 GB Speichers eingebaut mit der Möglichkeit per Micro SD-Karte das zu erweitern. 2 GB Speicher ist drin. Ein bisschen schwach finde ich für ein Shield-Tablet, das man, naja, sagen wir mal, bestimmt auch für Spielen einsetzt. Ja, also wenn Nvidia draufsteht, sollte man für die Hardcore-Spiele bereit sein. Ja. Deswegen finde ich auch nicht schlimm, dass jetzt nur 5 Megapixel Kamera verbaut ist als Kamera hinten und auch als Front-Facing-Kamera. Dafür ist es sogar sehr gut für Front-Facing-Kamera. Also es stört mich jetzt nicht weiter. Aber ja, das mit dem Speicher, Hauptspeicher und Storage, das ist schon ein bisschen knapp bemessen. 16 GB, 2 GB Hauptspeicher. Also, naja. Gut, was soll's, ja. Ich denke, das wird ein ganz interessantes Gerät werden. Vor allem eben durch die schnelle CPU, die da verbaut ist. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass die Qualität besser wird als beim Vorgänger, denn da war trotz der großen Liebe zu diesem Shield-Tablet, ja, doch einiges negativ aufgefallen bei den Leuten. Also verarbeitungstechnisch war das wirklich nicht auf einem vernünftigen Standard. Ich hoffe, dass das mit einem neuen Tablet K1 da besser ist. Google Movies wird auf LG-TV-Geräten kommen. Was war das nicht schon auf den? Kann mich auf große, also an den Packungen mit riesigen Google-Logos durchaus noch erinnern. Oder war das jetzt nur die Suche? Keine Ahnung. Also ich habe gedacht, das wäre schon seit eh und je drin gewesen bei LG Smart TVs. Aber auf jeden Fall hat LG jetzt angekündigt, dass ab sofort Google Play Movies und TV, ja, auf die LG Smart TVs kommen wird in mehr als 100 Ländern. Ja. Und es werden zwar nicht jetzt nicht alle Smart TVs gleich abgedatet, aber zuerst mal sind es natürlich die USA, Kanada und Großbritannien dran, ja, ist ja klar. Und dann werden wir mal schauen, wie lange es dauert, bis bei uns die TV-Geräte hier aktualisiert werden. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollen die meisten LG Smart TVs dann auch also aktualisiert werden, so dass es dann auch funktioniert. Das ist eine gute Nachricht für Besitzer von LG Smart TVs. Jetzt würde ich mir dieselbe Funktion auch noch wünschen von von den Samsung Smart TVs. Das wäre eine schöne Sache. Aber naja, gut. Ich habe ja den Chromecast jetzt, dann geht es auch darüber. Aber trotzdem ist es schon blöd, wenn man ein Smart TV hat und nutzt es dann auch nicht mehr, ja, die Smart TV-Funktion. Ja. Und muss dann externe Geräte anstöpseln. Gut, stimmt so nicht ganz, weil der meistgenutzte Streaming-Dienst ist immer noch das Amazon Prime. Und bei den Samsung TVs ist immerhin noch das Amazon Prime drin, ja, als App. Ja, die Suche in Streaming-Apps, das ist eine interessante Geschichte, was da angekündigt wurde. Und zwar die Google Search App, ja, genau die auf eurem Handy, die ermöglicht es dann auch in Apps zu suchen, die ihr gar nicht habt. Und damit auch direkt Apps zu benutzen, die ihr gar nicht installiert habt. Es ist tatsächlich deswegen Streaming-Apps, das ist also jetzt, heißt jetzt nicht mit Apps, die Video-Streaming machen, sondern die Apps werden gestreamt auf euer Gerät. Und auch Cloud-Apps könnte man so nicht sagen. Vielleicht müsste man dann einen neuen, neuer Begriff machen, vielleicht Streaming-Cloud-Apps. Ja? Weil das ist so ähnlich wie diese Cloud-Game-Systeme, wo der eigentliche Server, ja, steht woanders bei einer Firma und das, was man auf dem Bildschirm sieht, ist eben nur das, was gesendet wird, ja, und das Programm wird woanders da ausgeführt. Und genauso könnte man das auch hier sehen. Die App, die läuft woanders, die läuft nicht bei euch im Prinzip, ja, sondern die ist woanders am Laufen und ihr kriegt quasi die App gestreamt auf euer Handy. Und damit ist es möglich, eben Apps zu benutzen, die ihr überhaupt nicht installiert habt. Ja. Über diese Suche hinaus, hier wird zum Beispiel eine App Hotel Tonight angesprochen in dem Beispiel. Also wenn ihr dann sucht, ja, nach einem Hotel, und dann wird auch über diese Hotel Tonight App gesucht, und wenn ihr auf den Stream-Button drückt, dann wird diese Hotel Tonight App tatsächlich gestreamt auf euer Gerät, und ihr könnt die so benutzen, als ob die bei euch installiert wäre. Und natürlich, klar, wenn ihr die dann tatsächlich installieren wollt, ist das auch per Klick möglich. Ja. Gar nicht schlecht, finde ich. Das eröffnet natürlich ganz andere Möglichkeiten, vor allem für die Entwickler dieser Apps. Ja, möglicherweise eine noch weitere Verbreitung und auch eine, ja, ich würde mal sagen, man könnte da durchaus neugierig werden. Ja. Also, wenn das weiter ausgebaut wird, stellt euch mal vor, ihr nutzt dann zum Beispiel eBay, ja, und statt das eBay Web Interface bekommt ihr dann tatsächlich die eBay App gestreamt auf euer Handy. Nicht schlecht. Vor allem auch für Leute, die jetzt Handys haben mit wenig Speicher oder eben sagen, okay, ich brauche die App nur alle Nasen lang, die will ich nicht installieren, wäre das doch eine gute Sache. Ich hoffe, dass es die Entwickler, die App-Entwickler auch regeln, nutzen diese Funktion. Oppo bringt Stock Android weltweit auf ihre Handys, genau. Ja, wie jetzt, ich habe hier Stock in Anführungszeichen gesetzt. Ja, gut, es ist nicht 100% Stock Android, aber also optisch und auch von den Apps weitestgehend, die installiert sind, alles Stock Android, ja. Natürlich ist diese Version minimal angepasst an die Geräte von Oppo, ganz klar. Interessant ist allerdings, man bekommt damit die Möglichkeit, echtes, also eben zumindest mal optisch echtes Stock Android auf das Gerät zu bekommen, ja, und auch weitestgehend echtes Stock Android mit einer Vielzahl von Geräten, die teilweise auch recht gut und vor allem sehr, sehr günstig sind. Das könnte eine echte Alternative sein zu den Nexus-Geräten. Ja, muss man ganz klar sagen. Das Nexus 6P ist übrigens aufgetaucht für den erwarteten Preis 649 Euro. Und tschüss, sage ich dann nur. Ja, weitere Worte unnötig. Ja, die Oppo-Geräte jedenfalls werden ja normalerweise mit diesem Color S ausgeliefert, aber Oppo sagt, um den westlichen Märkten gerechter zu werden, hat man sich entschlossen, jetzt dieses Stock Android anzubieten als Option. Und zwar ist es so, wie ich schon seit Jahren vorgeschlagen habe, warum lässt man den Kunden nicht die Wahl, was sie haben wollen? Das Teil wird ausgeliefert mit Color S und mit einem Klick kann man dann wechseln, irreversibel, auf Stock Android. Boom! Ja, ist doch super. Das wäre das Erste, was ich machen würde dann beim Oppo. Weil das ColorOS, das sieht aus wie ein wie so ein iOS-Gerät, ne? Das mag ich gar nicht. Und deswegen, zack, und schon hätte man dann Stock Android. Klar, wird dann aktualisiert natürlich, und es wird auch Marshmallow 6.0 sein, ja, nächstes Jahr soll es gehen, also früh im Frühjahr soll es das geben, und damit wäre dann eine echte Alternative vorhanden zu den Nexus-Geräten, meiner Meinung nach. Ja, Skype-Invasion 6.11, meiner Meinung nach auch ein Blick wert mal wieder. Ha, wer kennt denn noch Skype? Irgendwie, ja, war das mal die Communications-App überhaupt. Dann hat Skype verpasst zu kommunizieren, dass eben Skype nicht nur für Telefonate ist, sondern auch ein wunderbarer Messenger ist. Und dann war der Zug abgefahren. So, jetzt so langsam kommt es dann wieder durch, ja. Und mit dieser Version 6.1.1 bringen die eigentlich eine interessante Änderung bei der Android-App, die das jetzt sehr stark vereinfacht, zum Beispiel auch Fotos zu teilen. Und was auch sehr gut ist, man kann jetzt also die Videonachrichten, die man bekommt, auch speichern, abspeichern direkt aufs Gerät, also nicht nur in der Skype Cloud oder so, wie man will. Und das ist also nicht schlecht. Ja, ihr habt richtig gehört, man kann mit Skype auch Audio- bzw. Video-Nachrichten verschicken, ohne dass derjenige live am Gerät ist. Das ist eine super Funktion, das habe ich auch letztens ja gesagt mit Facebook, die ja hier langsam Google ja entfleuchen und ob das Google nochmal aufholen kann, weiß ich nicht. Und jetzt Skype macht das auch. Ja. Und Google irgendwie in Hangout, die pennen in Hangouts. Ja. Ich möchte auch Videonachrichten verschicken in Hangouts. Und zwar jetzt kein Hangout-Video, das ist nämlich der Unterschied. Live-Video. Ich kann nicht einfach hingehen und kann jeden zu jeder beliebigen Zeit zum Videochat auffordern. Ja. Das geht so nicht. Aber ich kann eine Nachricht aufzeichnen, kann die verschicken und derjenige kann sie sich dann angucken, wann er will. Ja. Das ist wesentlich besser, das ist nicht so invasiv und das kann man da auch wirklich nutzen. Ja, Videochat, ne? Gut. Also, das geht alles mit der Skype-App, also fernab vom Telefonieren kann man damit durchaus was anfangen. Textnachrichten, Audio-Video-Nachrichten, und eben jetzt auch Fotos noch ganz einfach teilen über Skype. Ja, ich meine, Skype gehört jetzt Microsoft. Aber ich denke mal, das sollte in dem Fall keine Rolle spielen. Ne? Oder vielleicht doch, deswegen erwähne ich es auch. Sind die eigentlich, die wollten sich doch mal wieder unabhängig machen von Microsoft. Hat es eigentlich geklappt? Weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Also falls ich jetzt irgendwie noch was Falsches sage, dann bitte verzeiht mir. Ja, ich habe das ein bisschen aus den Augen verloren mit Skype. Ich weiß nur, dass die Entwickler da mit ziemlich viel Geld probiert haben, das zu kaufen. Also auf Wikipedia steht noch drin, Microsoft Corporation ist der Entwickler. Und dann scheint es wohl nicht so geklappt zu haben. Gut. Hangouts ist jetzt auch möglich ohne Google-Account. Ja, und eben habe ich noch gesagt, ja, wo bleibt bei Hangouts die und die Funktion? Ja, klar, das ist wirklich sehr, sehr schlimm. Nur Hangouts ist ja auch mehr als nur jetzt eine Live-Video-Chat, aber es wird genutzt oftmals, um eben hier diese Live-Videokonferenzen da zu machen, ja, egal ob in Netcasts oder zu anderen Gelegenheiten, bei Firmen soll es oft genutzt werden, offenbar, ja. Und nun kann man das Ganze auch machen, zum Beispiel an so einer Konferenz teilnehmen, ohne dass man überhaupt einen Google-Account hat. Das ist eine gute Nachricht, wie ich finde, denn es gibt tatsächlich noch Leute, die skeptisch sind und keinen Google-Account haben. Und selbst die können jetzt mit Hangouts zu jemandem in Kontakt treten, zumindest über diese Video-Chat-Funktion, ja, über diese Konferenzfunktion. Und das ist vor allem wichtig, eben auch im Business-Bereich, ja, wo man den Kunden einfach nicht zumuten kann, dass er sich mit ihrem Google-Account da einloggen, der vielleicht noch ein paar lustige Namen hat oder so, ja. Weiß nicht, das kommt vielleicht nicht so gut, wenn zum Beispiel eine Vorsitzende von irgendeinem Komitee, ja, zum Videochat aufgefordert wird, die hat als Google-Name heißes Ketzen oder irgendwas, ja. Das ihr könnt euch nicht vorstellen, aber doch, ihr könnt euch bestimmt vorstellen, was für komische Namen die Leute in ihrem Google-Account alles nutzen, ja. Okay. Also, damit das nicht passiert, kann man jemand natürlich auch jetzt hier, zu dieser Videokonferenz holen, ohne dass man sich mit einem Google-Account anmeldet. Das finde ich ganz gut. Jetzt gibt's keine Ausreden mehr, Hangouts zu benutzen. Ja, aber vielleicht doch, nämlich in Form von WebRTC. WebRTC kann nämlich das Ganze schon seit geraumer Zeit. Da kann man einfach einen Chatroom sozusagen festlegen oder erstellen und dort können dann Leute zugreifen über den Browser. Da muss man gar nichts installieren, kein Plugin, gar nichts. Mit Firefox und Chrome kann man direkt WebRTC nutzen. Ja, und dann eben dort, ja, hier, ich kann jetzt hier einen Namen erstellen, hier so einen Raum erstellen, ne? Nehme ich mal Rio, so, zack, und jetzt will der Zugriff auf meine Kamera, beziehungsweise auf mein Mikrofon, so, und dann kann ich hier einen Link teilen, ja, den Raumlink sozusagen, und dann jeder, der den Link hat, kann dann in diesen Raum reinkommen und mit mir eine Videokonferenz machen. Einfach so, ohne irgendetwas zu installieren. Ja, nicht schlecht, Herr Specht, muss ich sagen. Ja. Da hat vielleicht Google auch ja ein bisschen da drauf geschielt, aber naja, sag mal so, die Nutzung von Hangouts ist zwar nicht schlecht, ja, könnte aber durchaus besser sein, könnte also durchaus noch mehr Leute nutzen. WebRTC, die offene, freie Kommunikation, die in jedem Webbrowser funktioniert, wird eigentlich schon gar nicht genutzt. Warum? Ich verstehe das nicht. Also manchmal verstehe ich die Menschheit nicht. Ja, man hat etwas, das ist einfach, das funktioniert und die Leute nutzen es nicht. Ich weiß nicht, wieso. Also irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, man muss den Leuten alles mit Werbung schmackhaft machen, damit sie es überhaupt nutzen. Selbst wenn es das Beste ist. Was es so gibt, ja, solange die Leute nicht denken, dass es das Beste ist, ja, spielt es keine Rolle. Und wenn man den Leuten den größten Mist verkauft und sagt, das ist das Beste und die Leute glauben es, dann wird das genutzt. Ja. Anders kann ich mir das Verhalten nicht erklären. Ja. WebRTC funktioniert, könnt ihr benutzen, jetzt sofort. Warum macht's nicht? Warum macht's niemand? Kapier ich nicht. Facebook bringt eine Work-Chat-App. Und damit sind wir wieder beim Thema. Tja, was habe ich eben gesagt? Facebook rennt so langsam Google davon. Das zeigt wieder ganz deutlich hier diese Aktion. Man verkauft jetzt die ganz normale 0815 Chat-App, was Hangout schon seit eh und je kann. Eh und je kann. Ja, verkauft man jetzt als Work-Chat-App. Und suggeriert damit den Firmen, das ist eine Kommunikation für eure Firmen, internen Sachen oder für eure firmenbezogenen Dinger. Ja? Und das wird ankommen. Das wird ankommen. Warum? Weil es nicht heißt Chat-App mit Funktion bla bla bla. Ja, mit Gruppenfunktion, sondern es heißt, ja genau, so ist eigentlich sonst nichts, ne? Eine Chat-App mit einer Gruppen-Chat-Funktion, was eigentlich jede bessere Chat-App hat. Und nein, sie heißt nicht Chat-App mit Gruppen-Chat-Funktion, sondern sie heißt Work-Chat-App. Das reicht für die meisten Firmen, dass eben ihre Firmenkommunikation darüber laufen wird und nicht über Google Hangouts. Weil Hangouts, was soll das? Hangouts, ich will nicht mit jemand rumhängen, ja? Ich will Business machen. Ja? Vielleicht sollte Google die Chat-App noch umbenennen in Business Class, ja, Business Class, das wäre eine super Sache, ja, ein guter Name, Business Class, und dieselbe Chat-App einfach zweimal in Store legen, einmal unter dem Namen Business Class und einmal unter dem Namen Hangouts. Vielleicht klappt es dann. Gut, HTCs Marketing-Flop hat wohl Konsequenzen. Und zwar der Marketing-Director von HTC, der geht überraschenderweise zu Magic Leap. Ja? Interessant, interessant, muss ich da sagen. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, wo ich auch drüber gesprochen habe, das HTC-Gerät, das letzte, das rauskam, war eine Katastrophe marketingtechnisch, weil es eben optisch so aussieht wie ein iPhone, wie ein aktuelles iPhone sogar. Und auch wenn HTC das Design vorher hatte, also eigentlich das iPhone aussieht wie das HTC und nicht umgekehrt, ja, interessiert es ja niemand, weil keiner kennt das HTC, jeder kennt das iPhone. Und Das Problem ist dann eben, dass man eine Werbung geschaltet hat mit einem Design, wo drin steht Design Wert zum Kopieren. Yep. Damit hat man sich ein ganz schönes Eigentor geschossen. Ich weiß nicht, so, das war das totale Marketing-Desaster. Entsprechend sind auch die erwartenden Verkaufszahlen ins Bodenlose gefallen. Und das hat wohl jetzt auch hier Konsequenzen, denn der HTC Executive Director of Global Marketing ist raus, Jeff Gates, und fängt an bei Magic Leap. Aber interessanterweise, Magic Leap ist eine Firma, die von Google unterstützt wird für zur Entwicklung von Augmented Reality Systemen. Aber tja, ich weiß nicht, was hat sich da Google dabei gedacht? Vielleicht denken sie, ja, wir brauchen so eine Skandalnudel unbedingt, ja. Oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, für HTC ist der jedenfalls nicht mehr zuständig. Es ist offiziell gibt es da auch keine Verbindung, aber es ist schon von der Zeit her, vom Zeitablauf her sehr verdächtig, sage ich mal so. Ja, einige Nexus P6-Geräte sind übrigens mit defekten Mikrofonen ausgeliefert worden. Das heißt, wenn ihr Pech habt, dann habt ihr ein kaputtes P6 bekommen. Das ist natürlich super ärgerlich. Es sind da aber nicht alle davon betroffen. Also keine Panik auf der Titanic. Ja. Das teure Gerät ist nicht generell kaputt, sondern einige Nexus P6 haben defekte Telefone drin. Entschuldigung, defekte. Ja, defekte Mikrofone. Ja. Wobei es ist dann macht dann natürlich auch ein defektes Telefon aus. Ob es den einen oder anderen überhaupt auffallen wird, ich weiß nicht. Vielleicht für die Google Texterkennung. Telefonieren tut mit den Smartphones sowieso niemand, jedenfalls ich nicht mehr. Ja, Chromebit ist nun bald erhältlich. Eigentlich sollte es schon erhältlich sein. Ja, der Chromecast, nein, der Chrome OS-Stick, den man einfach in einen HDMI Anschluss einstecken kann, ja, so wie der Chromecast, aber dann man einen kompletten Chrome OS Computer hat. Ja, somit kann man jeden Fernseher und jeden HDMI-fähigen Monitor zu einem kompletten Chrome OS-System umwandeln. Gar nicht schlecht. So ein bisschen muss man allerdings sich fragen, ob man nicht mit einem Cloud-Ready-System, das es kostenlos gibt, ja, Cloud-Ready, eine Software, die ist kostenlos erhältlich, die kann man installieren, zum Beispiel auf älteren Laptops auch, ja, und dann hat man einen vollwertigen Chromebook sozusagen. Denn so ein großes TV-Gerät braucht unwahrscheinlich viel Strom. Also ich würde es zum Beispiel nicht machen. Ja, ich habe hier zwar einen schönen LG TV als Zweitgerät. Ja, der ist kaum an, weil das Teil 160 Watt hat. Ja, ist halt schon ein paar Jährchen alt. Ne? Obwohl, wie gesagt, noch sehr, sehr gut. Aber ja, ich nutze kein Chrome OS mit 160 Watt Stromverbrauch. Das ist der totale Wahnsinn. Zumal die Leistung des Computers auf ein Minimum beschränkt ist, also geht es hier wirklich nur um den Bildschirm. Wenn man jetzt einen kleinen Monitor hat mit HDMI-Ausgang, der vielleicht so 16 bis ja, 50 Watt verbraucht, ja, naja, 50 ist wieder zu viel, 16 bis 25 Watt, ja, da ist es wieder was anderes. Aber man hat damit ja auch noch keine Tastatur, etc. etc. Das muss man dann natürlich sonst noch unterkriegen. Da ist es natürlich schon so, wenn man ein älterer Laptop hat, dann kann man dieses Cloud Ready installieren, dann kommt man, glaube ich, besser damit weg. Ja. Vor allem, weil man da gar nichts mehr ausgeben muss. Der Chromebit CS10 ist allerdings auch nicht teuer, der kostet 89 €. Also zumindest wenn man einen nicht gebrauchten Monitor, eine Tastatur rumstehen hat, könnte man sich das doch überlegen. Als Anschlüsse sind vorhanden nur Wireless LAN, kein Ethernet-Anschluss, kein Ethernet-Port, was das Gerät bei mir zumindest schon wieder das disqualifiziert. Und einmal HDMI out, einmal USB 2.0 und einmal den Stromanschluss. Ja, ihr habt richtig gelesen, HDMI out. Also das Teil wird quasi kann also durchschleifen, das Bild gar nicht schlecht. Und ja, als Prozessor kommt eine ARM Quad-Core Mali T624 GPU mit 1080p Support für die Grafik zum Einsatz. Ansonsten werkelt dort ein Rockchip Quad-Core RK3288C Prozessor mit 2 GB Hauptspeicher, was für Chrome OS durchaus ausreichend ist, und LPDDR3 RAM mit 1,06 GHz getaktet, 16 GB eMMC Speicher und 100 GB Google Drive für 2 Jahre kostenlos. Ja, wie gesagt, Wireless-Netzwerk nur vorhanden, Bluetooth 4.0 wird allerdings auch unterstützt. Jo, dann komme ich jetzt mal zum Audiobeitrag vom... Jetzt muss ich mal schnell gucken, weil es ungewöhnlich ist, vom Alexander. Ja, der hat nämlich hier schon mal die LG Watch Urban, heißt, wird die, glaube ich, ausgesprochen, und Samsung Galaxy S6 seine Meinung dazu geäußert. Und deswegen gleich mal loslegen, da bin ich schon gespannt drauf, beziehungsweise ich habe es ja schon gehört, ne? Jetzt lasse ich es euch auch noch genießen. Hallo Antcast-Hörer, hallo Rio. Ich bin der Alex, bin langjähriger Antcast-Hörer selber. Seit Folge 30 ungefähr bin ich dabei und habe keine Folge verpasst. Ja, und jetzt hat mich der Matt Spike dazu inspiriert, auch mal einen eigenen Beitrag einzuschicken, indem ich so ein bisschen die Rolle des Anti-Rio übernehmen werde, so ein paar Sachen ansprechen werde, die der Rio nicht so toll findet, wo ich aber anderer Meinung bin. Insgesamt ist mein Beitrag gegliedert in die Themen LG Watch Urban, Samsung Galaxy S6, Sony Xperia Z5 Kompakt und zum Schluss das Samsung Galaxy Note 5. Ich fange gleich mal an mit dem ersten Thema, die LG Watch Urban. Das ist eine Android Wear Watch, von denen ja der Rio zumindest anfangs nicht so begeistert war. Generell der Gedanke, wieder eine Armbanduhr zu tragen, ging mir eigentlich genauso. Ich hatte auch lange keine Uhr mehr, wahrscheinlich 5 Jahre oder so, seit ich meine letzte Armbanduhr abgelegt habe, und war es also auch gewohnt, das Handgelenk frei zu haben. Aber irgendwie habe ich dann doch langsam Lust bekommen auf eine Uhr. Vor allem war für mich ein Einsatzzweck interessant, nämlich die Steuerung von Musik und Podcasts, wenn mal wieder die Knöpfe an dem Bluetooth-Headset versagen und nicht mehr reagieren, was leider ziemlich oft passiert. Dann läuft zwar die Musik weiter oder der Podcast läuft weiter, aber steuern kann ich's nicht mehr. Und dann musste ich jedes Mal das Handy aus der Tasche ziehen, was beim Radfahren oder Joggen natürlich eher schlecht ist. Da ist es ganz gut, wenn man das über die Uhr machen kann mit ein paar Klicks und das Handy in der Tasche lassen kann. Das ist also eigentlich so ziemlich mein Haupteinsatzzweck für die Uhr. Was ich aber auch noch sehr gern mache, sind Sprachbefehle über die Uhr. Genauso wie es am Handy geht, mit dem Befehl okay, gefolgt von Google. Ich habe das jetzt extra mal so gesagt, dass nicht alle Handys aktiv werden, auf denen gerade der Podcast läuft und sonst was machen. Das geht bei der Uhr genauso, dass man diesen Befehl reinspricht und dann sowas wie Nachricht an Kontakt XY, ich komme später. Und dann dauert's ein bisschen und meistens funktioniert's auch dann ganz gut. Leider habe ich da immer wieder mal das Problem, dass die Uhr sagt, sie wäre offline und dann funktioniert's einfach nicht. Das ist natürlich schade. Ich hoffe, das wird mit weiteren Patches und Updates zu der Android Wear App oder zu dem Android Wear an sich noch behoben werden. Aber meistens funktioniert's und das gefällt mir wirklich gut, mache ich auch sehr gern. Ja, dann natürlich Benachrichtigungen auf der Uhr, ist ja klar. Das ist ja eigentlich das, womit, glaube ich, auch am ehesten beworben wird. Ist für mich auch wichtig und nützlich, aber sehe ich gar nicht so als Haupteinsatzzweck. Was für mich auch noch wichtig ist, oder eher praktisch, ist, dass ich mir beim Joggen meine Geschwindigkeit, meine Streckenlänge, meine Dauer und sowas auch alles auf der Uhr anzeigen lassen kann. Ich bin also regelmäßiger Jogger. Da ist das sehr nützlich, das da immer zu sehen, wie weit ist man schon gelaufen, wie schnell ist man gerade und so weiter. Und das geht auch wunderbar, dass das die ganze Zeit angezeigt wird. Die Uhr geht dafür in den Ambient Mode, das heißt, das Display wird auf Schwarz-Weiß runtergefahren und die Helligkeit ein bisschen reduziert, aber es ist immer noch da. Wenn man dann die Uhr zum Gesicht hochbewegt, dann geht das Display wieder richtig an. Es wird auch wieder ein bisschen heller. Und so kann es auf jeden Fall immer anbleiben, ohne die Batterie zu sehr zu belasten. Ja, die Batterie, die Laufzeiten, das ist halt so ein Thema bei Android Wear. Es hält nicht allzu lang. Also ich würde wahrscheinlich 1,5 Tage schaffen mit der Uhr. Dann müsste ich sie aber aufladen. Ich habe es aber nie probiert, sie länger als einen Tag zu benutzen, weil ich sie einfach, wenn ich schlafen gehe, auf ihre Ladestation lege. Das geht ganz gut. Es hat einen Magneten eingebaut, sodass es sich automatisch anpasst. Und es ist wirklich einfach, die da drauf zu legen. Und am nächsten Morgen nehme ich sie wieder und habe Strom für den Tag. Finde ich also okay. Wäre natürlich schöner, wenn sie eine Woche halten würde oder so. Aber bisher hat es mich nicht gestört, dass man sie jeden Tag aufladen muss. Ja, eine letzte Funktion, die ich bei der Uhr noch nutze, ist die Uhrzeit. Tatsächlich, sie kann auch die Uhrzeit anzeigen. Und auch da ist es einfach angenehm, nicht immer das Handy aus der Tasche ziehen zu müssen, wenn man die Uhrzeit wissen will. Also auch eine sehr schöne Funktion. Ja, dann generell noch zur Uhr. Das Display ist hell genug, um auch bei direkter Sonneneinstrahlung noch was lesen zu können. Es ist vielleicht ein bisschen schlechter bei weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund, aber wenn man sich ein Watchface aussucht, das bessere, naja, bessere Kontraste kann man nicht sagen, aber einen weißen Hintergrund mit schwarzer Schrift zum Beispiel kann man wunderbar lesen, das ist überhaupt kein Problem. Okay, so viel zur Uhr. Dann komme ich mal zum nächsten Thema, nämlich Samsung Galaxy S6 versus Sony Xperia Z5. Ich habe mir die Geräte beide angeschaut und direkt miteinander verglichen. Als das Galaxy S6 vorgestellt wurde, war ich ja eher nicht so begeistert davon. Habe ich, glaube ich, auch damals in die Uncast-Community geschrieben. So ein paar Sachen haben mich da gestört, haben mir gefehlt. Das war zum einen der Wechselakku, dann der fehlende SD-Kartenslot und dass es nicht mehr wasserdicht war, wie das Vorgängermodell. Aber mir ist aufgefallen, wenn man diese ganzen Kriterien haben will, dann ist die Auswahl an Smartphones doch sehr eingeschränkt. Dann hätte es für mich eigentlich dieses Jahr, ja, was hätte es da gegeben? Das Galaxy S5 vom letzten Jahr, das habe ich aber blöderweise schon, ist also keine Alternative für mich. Darum musste ich einfach mit meinen Anforderungen ein bisschen zurückgehen und auf den Android Central Podcast hören, in dem so die Haltung vertreten wird. Wenn die Akkus nicht mehr so lange halten, ja, dann ist es halt so. Dafür haben sie Quick Charge und Wireless Charge und so. Also man kann die Akkus jederzeit schnell laden, um durch den Tag zu kommen. Und ja, da ist auf jeden Fall was dran. Wenn ich die Möglichkeit habe, es einfach mal auf eine Ladestation zu legen mit Wireless Charge, warum nicht? Dann kann ich das ja machen, während ich in der Arbeit bin oder während es zu Hause auf dem Schreibtisch liegt. Dann liegt es stattdessen auf der Ladestation und dann habe ich auch meinen Strom. Ist zwar blöd bei längeren Ausflügen, aber mache ich eigentlich eh selten. Darum passt das eigentlich schon. Dann das Thema SD-Karte. Ja, schön wär's, wenn man eine hätte, aber wenn man ein Modell mit genügend Speicher hat, geht's eigentlich auch. Es ist halt meistens teurer, aber gut, damit muss man sich wohl abfinden. Und zum Thema wasserdicht. Ja, das ist auch für mich gerade als Jogger ein interessantes Thema, dass man sich nicht Gedanken ums Handy machen muss, wenn es spontan anfängt zu regnen. Aber gut, beim S6 habe ich ein YouTube-Video gesehen, in dem das für 30 Minuten unter Wasser war und danach immer noch funktioniert hat. Es ist dann zwar zwischendrin mal ausgegangen, aber es ging noch. Und wenn selbst das geht, dann sollte ein bisschen Regen, glaube ich, nicht so schlimm sein. Ist jetzt zwar kein wissenschaftlicher Test gewesen oder so, aber es hat mich zumindest ermutigt, auf das Feature Wasserdichtheit verzichten zu können. Zugeschlagen habe ich dann Anfang Oktober oder eher Ende September, als es gerade den Einheitsbonus von Samsung gab, das heißt 100 € Cashback. Da habe ich dann einfach mal ausprobiert und ich war begeistert. Es ist ein sehr schönes Gerät, das sich auch gut anfühlt, gut verarbeitet und es ist super schnell. Wie gesagt, ich hatte davor das S5, das mit der Zeit immer langsamer geworden ist, jedenfalls bei mir. Liegt wohl einfach an den Apps, die immer anspruchsvoller werden. Und da hatte ich schon oft das Problem, dass ich einfach mal alle Apps schließen musste, damit es wieder einigermaßen flüssig läuft. Ansonsten habe ich einfach gemerkt, es hat geruckelt, Apps haben lange gebraucht, um zu reagieren und so weiter. Das habe ich beim S6 nicht mehr gehabt. Das S6 läuft wirklich super flüssig und reagiert schnell. App wechseln geht auch schnell. Wunderbar. Was mir auch sehr gut gefällt, ist der Fingerabdruckscanner. Und das ist jetzt hier wieder so ein Anti-Rio-Punkt. Rio, du sagst ja, du findest Fingerabdruckscanner gar nicht gut, weil du Angst um deinen Fingerabdruck hast und was man damit alles machen könnte. Ich sehe das ein bisschen anders. Man hinterlässt so viele Fingerabdrücke im Alltag, allein wenn man irgendeine Tür aufmacht oder sonst was. Darum betrachte ich einen Fingerabdruck nicht als etwas Geheimes. Es bietet natürlich dann damit auch keine wirkliche Sicherheit, aber es ist besser als gar nichts. Und ich hatte sonst nie irgendeinen Sperrbildschirm, Passwort oder sonst was. Jetzt habe ich den Fingerabdruck und es ist eine Tastensperre, sodass nicht jeder gleich rankommt. Und dafür ist es auch gar nicht schlecht, finde ich. Und die Erkennung ist super schnell. Kurzfinger draufhalten und schon ist es erkannt. Kann auch verdreht sein, also man muss hier nicht genau in der Stellung, in der Drehung drauflegen, wie man es aufgenommen hat, sondern es ist relativ egal, in welcher Richtung. Man kann bis zu 4 Finger aufzeichnen. Also wenn man es mal mit der linken Hand statt der rechten Hand bedienen will, auch kein Problem. Der ist wirklich gut, dieser Fingerabdruckscanner. Was auch sehr gut ist, ist die Kamera. Wie von Samsung gewohnt, ist die Bildqualität sehr gut. Diesmal auch gegenüber dem S5 deutlich besser bei schlechten Lichtverhältnissen. Also auch bei Nacht macht die Kamera noch schöne Bilder, die natürlich dann schon rauschen. Aber das Problem hat man ja selbst mit teuren Spiegelreflexkameras, wenn man da den ISO-Wert deutlich hochschrauben muss. Also, das ist klar, dass man da keine perfekten Bilder machen kann, aber sie sehen trotzdem ganz gut aus. Die Kamera ist schnell, sie startet schnell. Besonders schön finde ich auch den Schnellstart-Button. Also wenn man zweimal schnell den Home-Button drückt, auch bei gesperrtem Display, bei ausgeschaltetem Display, startet sofort die Kamera und man kann relativ schnell ein Bild machen. Und dann gibt's noch Quick Charge und Wireless Charge. Das sind zwei Ladeverfahren, die ich beide sehr gut finde. Hier haben wir auch wieder so einen Anti-Rio-Punkt. Gegen Wireless Charge und Quick Charge hast du dich ja auch schon ausgesprochen, Rio. Ich finde Wireless Charge, obwohl es nicht wirklich kabellos ist, trotzdem super, weil man nichts mehr einstecken muss. Man legt das Handy einfach auf die Ladestation und es lädt. Vielleicht ein bisschen langsamer als mit Kabel, aber immerhin sehr komfortabel. Und Quick Charge, ich hab's bisher nicht so wirklich gut testen können, muss ich sagen. Aber ich hatte eine Situation, da wollte ich gerade joggen gehen, hatte aber nur noch 30% Akku. Und hab's dann, während ich mich zum Joggen fertig gemacht habe, umgezogen und so weiter, kurz per Quick Charge aufgeladen, also an das Ladekabel gesteckt, und nach etwa 10 Minuten war es wieder bei 50%, was ich ziemlich gut finde. Das heißt also, man hat einen komfortablen, langsamen Lademodus, das kabellose Laden, und einen schnellen Lademodus, wenn man es eilig hat. Ja, wie jetzt? Anti-Rio? Wie, was denn? Ja, wieso nicht Pro-Rio, ja? Mach mal Pro-Rio, ja? Anti-Rio, ich fühle mich ja richtig schlecht jetzt, ja? Obwohl, das kann auch anders sein, ja? Wenn du der Anti-Rio bist, ja? So im Vergleich zu Antichrist, ja? Da wäre ich ja der... Ja, okay, lassen wir das. also, vielen Dank für den Beitrag. Ich habe den tatsächlich jetzt aufgesplittet. Nächste Woche gibt es den zweiten Teil des Beitrags, weil er dann doch relativ lang war. Und da freue ich mich schon drauf, euch den nächste Woche auch den zweiten Teil präsentieren zu können. So, und in der Community geht's weiter mit dem Pocket Code. Ja, das habe ich bekommen, zugesandt bekommen vom Robert, genau. Pocket Code spielen, programmieren lernen. Ganz schlecht, ja. Das ist so ein, ja, wie soll man sagen, eine Programmapplikation, ja, also wo man Programme erstellen kann, auch richtige Spiele und so weiter, die man aber größtenteils zusammenklicken kann. Ja. Das hört sich zwar einfach an, es ist schon Programmieren, ja, mit, aber doch einfacher. Das ist sehr kompliziert zu erklären. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es macht riesig Spaß, und auf jeden Fall solltet ihr, wenn ihr mal bereit seid, ein bisschen Zeit zu investieren, um was Eigenes auf die Beine zu stellen und trotzdem jetzt nicht in eine riesige Wälzer euch einarbeiten wollt, ja, oder gleich dieses unsägliche Dalvik-Krams da lernen, ja, um dann doch wieder nur langsame Programme zu bekommen, dann guckt euch mal Pocket Code an. Da kann man schon einiges mitmachen. Ja. Und ich glaube, ich habe das auch noch von jemand anderem geschickt bekommen. Allerdings, ich weiß es leider nicht mehr und ich finde es auch leider nicht mehr. Also tut mir leid, falls es noch jemand anderes außer dem Robert geschickt hat, dass ich das jetzt nicht auch noch erwähne, aber irgendwie, tja, weiß nicht. Keine Ahnung, ich finde es nicht mehr. Tut mir leid. Also, ich weiß auch nicht genau, ob es stimmt, aber falls, sorry. Ja. Gut, dann zum Schluss noch die App der Woche. Ganz kurz und schmerzlos. Zu. Das The People's Network, die App davon. Gut, über das Netzwerk kann man geteilter Meinung sein. Ich glaube, ich habe da auch letztes in der Rios Wochensicht darüber was gesagt. Das ist ein Social Network. Das gibt's eigentlich schon seit einem Jahr ungefähr. Die Community ist da ein bisschen anders aufgebaut und als herkömmlicherweise und man kriegt sogar Geld vergütet, wenn man wenn die eigenen Posts geliked werden oder kommentiert werden etc. Das hört sich gut an, aber es ist kaum möglich, irgendwie hier einzusteigen in zu und die Community ist ziemlich selbstständig. Aber was super genial ist, muss ich sagen, ist die App. Und von dieser App könnten sich wirklich einige mal eine Scheibe abschneiden, ja. Die App ist klar und strukturiert aufgebaut, ja, vor allem einige im Hinblick jetzt zum Beispiel auf Twitter. Strukturiert, klar aufgebaut, ja, auch zur Eingabe von längeren Texten, Anführungszeichen längeren Texten geeignet, ja. Die Geschwindigkeit der App ist auch exzellent, also zeugt davon, dass die eigentlich recht gut programmiert ist. Ich habe nichts zu beanstanden und das soll was heißen. Wie? Rio hat nichts zu beanstanden an der App? Das gibt's ja gar nicht. Da kann was nicht stimmen. Ja, ich bin selbst überrascht, ja. Aber wirklich super. Also ich finde es fast schon schade, dass die App nur für das Zu-Netzwerk ist, ja, und nicht nur für anders an. Allerdings, und das ist ein kleiner Lichtblick, man kann auch die Beiträge, die man auf Zu veröffentlicht, auch automatisch auf Twitter veröffentlichen lassen. Übrigens mit eingebundener Mediendatei, was so bei einem herkömmlichen Blog zum Beispiel nicht geht. Also die haben da offenbar mit Twitter irgendein Arrangement, ja, so dass die richtig schön präsentiert werden auf Twitter, wenn man die damit shared. Gar nicht schlecht. Ja, und dann die Analytics-Funktion, die finde ich auch faszinierend. Da gibt's eine schöne, auch grafisch dargestellte dargestellten Verlauf von den eigenen Posts, ja, wie oft die zum Beispiel angeschaut werden, wie viel Follower und wie viel Likes man hat, wie viel Kommentare bei den Posts sind und der zeitliche Verlauf, wann eben da wie viel Posts und so Comments zum Beispiel und so weiter reingegangen sind. Richtig schön. Also das ist wirklich eine tolle Sache. Deswegen App der Woche, auch wenn vielleicht hier das Social Network an sich, naja, gut, man kann es mal probieren. Ich finde es eigentlich sehr, sehr schön. Das spricht ja auch nichts dagegen, ein anderes Netzwerk zu nutzen. Nur die Verbindung zu finden zu anderen Leuten ist dort sehr, sehr schwer. Das kommt mir vor wie so eine eingefleischte Gemeinschaft und die meisten Posts sind eigentlich Posts über wie postet man auf zu. Ja. Gut. Ja, damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Ja, die könnt ihr loswerden auf Google Plus, oben in der Suche Uncast eingeben, dann unten die Community auswählen. Das ist dieser Kreis mit den drei Punkten in der Mitte. Ja, genau. Und dort findet ihr dann die entsprechenden den entsprechenden Platz, um da alles loszuwerden. Ich freue mich über jeden Kommentar.